Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 505 an Goethe, Jena, den 9. September 1798. Es tut mir leid, dass ich am Samstag mein Kommen bestimmt und wieder nicht gehalten habe, aber ich bin sehr unschuldig, denn ich habe in den 4 letzten Tagen 2 Nächte ganz schlaflos zugebracht, welches mich sehr angegriffen. Ein eigenes Unglück ist es doch, dass mir dieses gerade in diesen Tagen zum ersten Mal wieder begegnen musste, nachdem ich den ganzen Sommer davon frei gewesen bin. Jetzt habe ich den Mut verloren, etwas Festes über mein Kommen zu beschließen, doch wenn ich diese Nacht schlafen kann und mich ein wenig erhole, komme ich morgen doch. Indessen sende ich den Lionette, damit sie in ihren Geschäften durch mich nicht aufgehalten werden mögen. Leben Sie recht wohl, S.C.H.